Die Hochachtung der ausländischen Freunde vor Genossen Kim Jong-il wird immer glühender. Der Ehrenvorsitzende des Kommunistenverbandes Bulgariens unterstrich, Korea von heute, das als ein sozialistischer Staat von Suze seine Macht demonstriere, sei losgelöst von der Führung vom großen Herrn Kim Jong-il undenkbar. Mehr als ein halbes Jahrhundert lang habe er mit der originellen Sungun-Politik Korea in ein uneinnehmbares Bollwerk der einmütigen Geschlossenheit verwandelt. Der Vorsitzende des Myanmarischen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Paek Do-san 2017 sagte, anlässlich des 5. Todestages vom Herrn Kim Jong-il erweise er ihm Hochachtung. Kim Jong-il, der für die Schaffung einer neuen Welt, wo die Ideen der Souveränität, des Friedens und der Freundschaft durchgesetzt worden seien, energisch gewirkt habe, lebe in den Herzen der fortschrittlichen Menschen fort. Der Vorsitzende des Obersten Rates der neuen Sozialistischen Partei Rumäniens betonte, der große Genosse Kim Jong-il habe in seinem klassischen Werk »Der Sozialismus ist eine Wissenschaft, die Richtigkeit, Wahrheit und Notwendigkeit des Sieges des Sozialismus« als Wissenschaft argumentiert. Sein Werk sei ein wertvolles Lehrbuch, das die fortschrittliche Menschheit, die den Sozialismus anstrebe, für Richtschnur halten solle, sowie ein programmatisches Werk, an dem sie unverändert festhalten solle.